das kurze Kleid. Vielleicht gehe ich schon zu weit. Doch was andere denken, kümmert mich nicht mehr. Der blaue Anzug, das weiße Hemd. Doch die Krawatte ist mir zu eng. Denn den Knoten hab ich bis heute noch nicht gelernt. Ich kenne alle Schwächen von dir. Und die größte meiner Schwächen steht vor mir. Unbeschreiblich weiblich, umständlich männlich. So grundverschieden, so unzertrennlich. Unbeschreiblich weiblich. Unständlich männlich. Ich kriege immer, was ich will. Und heute Abend will ich viel. Denn die Waffen einer Frau, die sind schon scharf. Ich hab den Tisch schon für uns gebucht und das Lokal mit dir gesucht. Fälle hat jeder Gentleman schon mal gemacht. Ich kenne alle Schwächen von dir. Und die größte meiner Schwächen steht vor mir. Unbeschreiblich weiblich, umständlich männlich. So grundverschieden, so unzertrennlich. Unbeschreiblich weiblich, umständlich männlich. So zum Verlieben, so unvergänglich. Es ist der Unterschied, den ich an dir lieb. Du bist du und ich bin ich. Unbeschreiblich weiblich, unständlich männlich. Du warst noch nie so wie ich. Auch du wirst es niemals sein. Doch was wir an uns finden, finden wir nur an uns allein. Unbeschreiblich weiblich, umständlich männlich. So grundverschieden, so unzertrennlich. Unbeschreiblich weiblich, umständlich männlich. So zum Verlieben, so unvergänglich. Es ist der Unterschied, den ich an dir lieb. Du bist du und ich bin ich. Unbeschreiblich weiblich, umständlich männlich.